Stunde, in dem wir die Produkte in Anführungszeichen, aus dem Einführungsmodul und dem Audiobaukasten vorstellen. Ja, und wir hören nun die Beiträge aus dem Einführungsmodul und ich kann euch sagen, da wird es sphärisch. Ja, wie ihr wisst, Semesterende steht bevor, alle haben viel zu tun. So ging es mir auch letzte Woche, da habe ich in meinem Zimmer gesessen und war irgendwie am Arbeiten und meine Gedanken, die kreisten um all die Dinge, die ich noch erledigen muss. Ich habe mir To-Do-Listen geschrieben, ich habe erleichtert Punkte runtergestrichen, habe aber dann im gleichen Atemzug die Liste um weitere Punkte ergänzen müssen und ich habe mich irgendwie wie in so einem Hamsterrad gefühlt, dem ich einfach überhaupt nicht entfliehen konnte. Und mein einziger Gedanke, den ihr bestimmt alle nachvollziehen könnt, war in diesem Moment, ich muss hier raus. Ja, und wir haben nun für euch drei akustische Tipps, wie es gehen kann. Tim Wiezorek zum Beispiel nimmt seine Freunde mit auf die Reise. Kevin Janel versucht sich selbst zu entkommen, schafft es, trifft sich aber wieder. Ja, und Maike Effenberg, die taucht einfach ab. Der Wachtelweizen-Scheckenfalter, auch Militaea Anahalia. Atalia. Bei der letzten Wanderung läuft so Nebenweg, fällt erstmal hin, wir stehen so 10 Meter daneben. Ja. Hier rechts oder da drüben? Von dem Turm kam und dann noch auf der Wiese da. Ersatzmaßnahmen für den Neu- und Ausbau der Bundesautobahn dienen unter anderem der Schaffung und Aufwertung von Lebensräumen für Insekten. Dazu zählen die Pflanzung, Einheimische, Schaffung von Sukzessionsflächen. Hier wurde eine ehemalige militärische Fläche renaturiert und zahlreiche Lebensräume. Da hinten sind die Häuser, die Kasernen, die alten. Wollen wir da mal hinschauen? Können wir machen. Da ist Russen! Hallo. Hallo Franz. Hallo Tim. Was geht heute? Wandern. Wohin? Bald. Wir wollen heute den Tieren auf die Spur gehen, wir wollen heute Tiere aufnehmen. Ja. Wir schleichen macht sich richtig gut im Winter. Ja. Wir schleichen uns zu sechst an ein Tier ran. Ich glaube, die Fotos sind nicht so gut. Oh, ein Wolf! Also wo kommt der denn her? Die Fotos von dem Wolf sind sehr gut geworden. Und noch ein Foto vom Wolf. Ist heute Vollmond? Gestern war Vollmond. Ich habe mein Rollo immer unten, ich sehe sowas nicht. Wegen dem Vollmond. Wollen wir mal weiterlaufen? Der Wolf bewegt sich in die andere Richtung. Oh ja. Wir müssen mit dem Wolf laufen. Okay. Der mit dem Wolf läuft. Läuft bei uns. Angst! Der Wachtelweizen-Scheckenfalter. Total flauschig. Soll ich seinen packen oder? Nice. Step. Angst! Schneemann! Schneemann, ja. Und dann klauen sie auch noch die ganzen Nüsse. Was machen die denn für die Gesellschaft? Zahlen die Steuern? Ich glaube, nein. Nice. Das ist saurer Schnee, der ist hochentzündlich. Ja. Wenn es die Sonne durchscheint, dann bricht den Sonnenstrahl und dann brennt hier alles an. Und dann verbrennt hier das komplette Plateau und die halbe Stadt wird niedergebrannt. Da können wir wirklich ein bisschen Erderwärmung machen, dass das ganz schnell schmilzt. Armee! Armee! Angst! Los geht's, da lang? Ja. Nee, wir gehen wieder runter. Da übelst einen fetten Beat drunter und dann machst du da einen Wander-Remix draus. Jetzt kommt der Drop, pass auf. Lobby. Ich sehe einen goldenen Bach mit zwei Bäumen. Ey, du brichst gleich voll ein. Deine Mutter bricht voll ein. Weiß nicht, wie tief das geht. Hier steht, dass das 5 Meter tief ist. Das war mal ein Schützengraben. Ey, aber hier auch nicht drauf. Ja. Eine Eiswanderung oder was? Geht gleich kaputt, Lisa. Ey, wenn ich hier drauf gehe, geht das bestimmt kaputt. Nee. Boah, doch, guck, siehst du hier? Ja, hier geht's noch. Hier ist noch nicht so tief. Deine drunter sind. Ja, hier geht's noch. Aber, hier weiter hinten aber trotzdem mache ich das kaputt. Guck mal hier, wie ich das kaputt mache. Ja, oh. Nein, halt da dabei. Weißt du, wer? Der Wachtelweizen-Scheckenfalter von Tim Bizurik. Eine Produktion der Bauhaus-Universität Weimar. Im Wintersemester 2015-16. Jetzt aber schnell. Passagen am Rand der Abgabe. Choki, du hast ja gesagt, du musstest Sanju abgeben. Ja. Also hast du nicht gesagt, aber ich mir so auch ein bisschen ausgerechnet. Dreier muss er. Und? Passiert, dass du Sci-Fi-mäßig das einfach hochlädst? Ja, klar. Ja, muss er mal nach Weimar fahren. Naja, dachte ich mir jetzt auch. Dann muss ich jetzt hier irgendwo das Ding abgeben. Dachte ich, was? Die Uni hätte ich nicht genommen, wo ich Montag 20 Uhr morgen vor irgendwelchen Scheiß abgeben muss. Ist das jetzt eigentlich grundlegend? Wo angestrichen steht? Was antworte ich jetzt darauf? Ist das? Das heißt, du wirst einfach diese Frage in den Raum. Ist das grundlegend moralisch? Ich war. Ja. Komm, was denn? Das geht's. Studieren müssen im Studium, dann kriegen sie jetzt mal das Steuerwerk ab. Oh nein! Ich hab das Kettenhof nicht wieder geändert. Was? Pass auf. schon wieder auf dem Sofa eingepennt. Kippenstängel in der Hand, kalter Rauch steht in der Wohnung, selbst im Badezimmer. Ich versuche zu lüften, aber es ist so scheiße kalt draußen, dass ich das Fenster augenblicklich wieder schließe. Es schneit, nein, es hagelt. Ach Quatsch, es regnet. So ein Dreckswetter. Da kann ich schon wieder einige Dinge von meiner To-Do-Liste streichen. Der Kühlschrank reicht für heute ganz bestimmt noch. Eigentlich habe ich eh keine Lust, drüber nachzudenken, was heute ansteht. Liegt mein Feuer hier irgendwo? Die Jungs haben schon wieder alle Flaschen stehen lassen, die Suffköpfe. Und wenn ich mir das Desaster auf dem Tisch ansehe, wird mir einiges klar. Die Zeitung liegt in einer halb in den Fußboden eingesickerten Bierlache und meine Aloe Vera wurde wieder als Aschenbecher missbraucht. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn jemand klingelt und meine Wohnung aufräumen würde. Es klingelt tatsächlich. Klingelt das wirklich? Das habe ich mir doch nur eingebildet. Es klingelt ein zweites Mal und ich kenne die Tür. Ich brauche Personal, sage ich. Ich brauche Personal. Ich brauche Personal. Ich brauche Personal. Wegen der Paarmark 20 stell ich mich doch nicht selber hin. Ich habe ein Gefühl, dass da irgendwie doch noch ein paar Sachen drin waren, die nicht da so waren. Hinhauen ist doch überhaupt kein. Ja, doch, du kannst alles miteinander mischen. Ich fand's gut, doch, hat mir sehr gefallen. Ja, also, du kannst gerade jetzt so. Nee, nicht gerade jetzt. Das hast du schon lange gemacht, Kirill. Ja. Vor langer Zeit irgendwann mal. Jetzt aber schnell. Passagen am Rand der Abgabe von Tim Wiczorek. Eine Produktion der Bauhaus-Universität Weimar im Wintersemester 2015-16. Kinder neulich hören nachts drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen hören nachts Bauhaus FM. Mal wieder im Park. Ich saß dort stillschweigend auf einer Bank. Es war ein sehr sonniger Platz an einem warmen Tag. Ich las ein Buch. Keine Ahnung, worum es in diesem Buch ging. Ich konzentrierte mich nicht auf die Buchstaben, sondern genoss einfach nur das Sonnenlicht auf meiner Haut. Manchmal blickte ich auf und ließ mich von den Sonnenstrahlen blenden, bis ich viele bunte Punkte sah. Meistens schloss ich daraufhin meine Augen und beobachtete, wie die einzelnen Flecken miteinander verschmolzen und sich wieder trennten. Im ersten Moment freute ich mich sehr darüber, mich zu sehen. War es doch schon eine Weile her, dass ich mir das letzte Mal begegnete. Doch überkamen mich schon im nächsten Augenblick Zweifel. Sollte ich mich dazusetzen oder nur kurz im Vorbeigehen grüßen? Hatte ich mir überhaupt etwas zu erzählen? Wollte ich denn stören, wo ich doch so in mein Buch vertieft war? Ich weiß, wie schwer es mir fällt, mich zu konzentrieren und jetzt sah ich, wie ich meine Augen schloss. Ich ergriff die Chance und lief unauffällig an mir vorbei. Ich öffnete langsam die Augen und glaubte, mich hinter den verschwommenen Mustern zu erkennen. Hallo, rief ich, als ich mich eilig vorbeigehen sah. Hatte ich mich gesehen oder war ich nur in Gedanken vertieft und fiel mir gar nicht auf? Wann habe ich mich überhaupt das letzte Mal getroffen? Geschweige denn ein Gespräch geführt? Ich hatte mich ertappt. Natürlich musste es so kommen. Hätte ich die Augen nicht ein klein wenig länger geschlossen lassen können? Tut mir leid. Ich... Keine Zeit. Was war das denn? Hatte ich mir was getan? Was soll's? Neulich. Ein Hörspiel von Kevin Jahne. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2016. Good to be home. I could really use a bath. I need a holiday. Du kannst nicht pennen? Hör Bauhaus FM auf 106,6 Megahertz. Willkommen zurück. Wir haben es versprochen, heute schütteln wir eure Sicht auf Weimar ordentlich durcheinander. Von außen sieht Weimar ja aus wie ein gut sortiertes Porzellanhaus, doch sieht man sich hier und da die Straßen genauer an, zeigen sich Krater und Hügel. So auch in Hinterzimmern, das liegt unweit von Weimar, aber hört selbst in einer weiteren Folge. Unnützes Wissen. Niederzimmern Edition. Sie hören einen Beitrag von Mario Köppel. Wisst ihr, was das Sat.1 Frühstücksfernsehen, ein Fachhandel für Verhütungsmittel und der ehemalige Innenminister von Thüringen, Peter Huber, gemeinsam haben? Genau, sie besitzen ein Schlagloch. Für diese unnütze Geschichte verlassen wir die Kulturstadt und besuchen die kleine Gemeinde Niederzimmern, welche sich ziemlich genau zwischen Weimar und Erfurt befindet. Mit ihren 13 Quadratkilometern Fläche und etwas über 1000 Einwohnern hat sie es im Jahr 2010 in die internationale Presse geschafft. Verantwortlich dafür ist Oberbürgermeister Christoph Schmidt-Rose. Gibt einige Leute, die mich da den Schlagloch-Bürgermeister nennen, ja. Und eine etwas bizarre sowie originelle Idee. Im Winter 2010 musste man sich auf der Fieselbacher Straße in Niederzimmern als Autofahrer in Acht nehmen. Schlagloch an Schlagloch machten die Strecke zu einer echten Parcoursfahrt. Da Not bekanntlich erfinderisch macht, beschloss die Gemeinde, ihre problematischen Löcher zu verkaufen. Naja, ist zwar verrückt, aber lustig. Unter dem Motto Teer muss her, konnte man sich ein Schlagloch kaufen, welches daraufhin asphaltiert werden und schließlich eine personalisierte Plakette erhalten sollte. Die Geschichte des geplanten Walk of Schlagloch machte nicht nur in deutschen Medien die Runde. Und dann ging das Ganze ja einmal um die Welt. Sogar die New York Times berichtete darüber und die BBC kam für eine Reportage in den kleinen Ort und ergatterte sich gleich noch eines der begehrten Potholes für 50 Euro. Eine solche mediale Aufmerksamkeit in Russland, Tschechien, Brasilien, Indonesien, Südafrika, Italien oder Australien überwältigte den Bürgermeister. Ich hätte natürlich am Anfang nie gedacht, dass das eine solche Publicity kriegt. Insgesamt wurden 257 Schlaglöcher verkauft, welche die Sanierung der gesamten Straße ermöglichte. Die Spender wurden leider nicht wie geplant auf der Straße verewigt, aber dafür erinnert eine große Steinplatte am Rand der Straße mit personalisierten Plaketten an die Besitzer der asphaltierten Schlaglöcher. Mit einem Schlaglochfest, einem eigens komponierten Song und der großen Enthüllung der Gedenktafel endete am 30. April 2010 ein unerwarteter PR-Erfolg der Gemeinde Niederzimmern. Das war ein Schlagloch. Oh, noch ein Schlagloch. Mario Köppel ist für uns nach Hinterzimmern gefahren. Der vorerst letzte Beitrag aus der Reihe Unnützes Wissen Weimar Edition. Geschichten, die ihr so oder noch nicht gehört habt. Eine Geschichte, die ihr vielleicht schon mal so erlebt habt, kommt jetzt. Wir sind unterwegs mit Kevin Janel, Sina Stolp, Alicia Kremser und Jakob Wulfert. Boah, Günther, hättest du nicht mal einen größeren Wagen nehmen können? Das ist ja echt mini. Beim ADAC Pannentest. Am besten abgeschnitten. Das ist ein super Wagen. Nadja, kannst du mal durchrutschen? Nee, Mann, steig mal auf der anderen Seite ein. Ich geh nicht in die Mitte. Oh, Emma, dann geh du mal in die Mitte. Oh, wer hat denn den Sitz so eingestellt? Aua, Mama, hallo? Du kannst doch nicht den Sitz so weit zurückstellen. Geh mal wieder nach vorne. Also ein bisschen Platz brauche ich aber auch für meine Beine. Du bist doch schmal, Nadja. Geh jetzt einfach mal wieder nach vorne. Ich bin voll eingequetscht. So, also weiter vor kann ich wirklich nicht. Oh, wollen wir mal los? Papa. Der raucht noch. So, dann wollen wir mal starten. Ja, endlich. Günther, weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Ist der Navi an? Nee, ist es nicht. Oh, Papa, ey. Oh, shit. Ey, kann das mal jemand machen gerade? Wie geht das denn? Drück einfach mal da rechts, glaube. Wo denn? Hier? Hier rechts. Papa! Ja? Du musst hier rechts. Oh, ja. Genau, und dann gib einfach mal Lemwig ein. Da fehlt noch ein E. Macht ihr das doch mal gerade. Fahr mal an ran. Du stehst ja mitten auf der Straße. Britta, lass das mal. David, Günther, mach das schon. Hallo, fahr mal jetzt an Rand. Da kommt jetzt eh keiner. Nee, Günni, das wird mir hier echt zu gefährlich. Wenn jetzt einer kommt... Warte, ich hab's ja gleich. Ja, dann fahr ich jetzt schon mal weiter. Warte doch mal kurz, er hat's doch gleich. Oh Mann, also nochmal komm ich nicht mit. Ich mache jetzt mal einfach ein bisschen Musik an. Oh, super, David. Musik finde ich gut. Hast du denn schöne Musik, David? Mach mal was Schönes an. Musik. Funky unterwegs. Ja, dann kommen wir mal in Fahrt hier. Ach, geht so. Finde ich jetzt nicht so toll. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Nur so Käfer hier. Gibt's hier denn keine Menschen? Schön, oder? Nicht wie in Berlin so. Dreckig. Ich liebe Berlin. Ist doch viel hier zu links, einsam oder? Hier. Was sagt denn das Navi? Ja, links. Steht doch da. Ist das jetzt über Bluetooth? Wo kommt denn die Musik her, David? Ist das aus deinem Handy? Ja. Aber eins wollte ich noch mal sagen. Stundenlang Bluetooth, das kann ich nicht ab. Da bekomme ich Kopfschmerzen. Der Papa hat sein Bluetooth eh immer an. Ich glaube, du bekommst Kopfschmerzen von der erhitzten Stimmung her. Ja, aber also bei stundenlangem Bluetooth, da muss zwischendurch auch mal Pause sein. Sonst werden wir ja verstrahlt. Ja, okay, machen wir. Günther hat sein Bluetooth trotzdem dauerhaft an und du wirst sowieso immer verstrahlt. Drehen Sie denn möglich um? Aber spinnen das jetzt rum? Wir sind doch auf der Straße. Ja, Mann, wir müssen wenden, sagt er doch. Nee, da ist einfach keine Straße auf dem Land. Ja, das ist jetzt ein Scheiß. Ja, wende ich mal. Günther, aber bitte nicht hier. Warte mal. Fahr doch mal weiter. Wir sind schon richtig. Also ich wende jetzt. Warte doch mal. Das ist einfach eine neue Straße. Fahr einfach mal weiter. Das ist schon richtig. Bist du sicher? Ja, fahr einfach mal. Also ich habe jetzt keine Lust, hier halt so ewig rumzugucken, weißt du? Nee, aber das stimmt wirklich. Hier wurde einfach neu gebaut. Ach, ja, wir haben uns hier so ein olles Ding eingebaut, nicht mal mit aktuellen Karten. Also da gehen wir uns aber beschweren. Das machen wir, Günni. Machen wir. Ja. Du, Günther, wir haben doch so schöne CDs eingepackt. Mach doch mal eine CD an. Ja, schau doch mal neben dir. Ja, genau da an der Tür. Ja, genau die. Ah, das ist aber eine schöne Hülle. Das ist schamanische Musik. Was ist das denn? Papa, fandest du meinen Funk nicht schön? Mann, das ist richtig geil. Ey, Günther, warum fahren wir denn eigentlich nicht? Na, Nadja, du bist ja gut. Es ist rot. Ich weiß schon, warum du deinen Führerschein nicht hast. Hä, was willst denn du eigentlich? Das ist aber schon ganz schön lange rot. Wieso steht die da überhaupt? Hier ist doch gar nichts. Es ist voll stickig hier. Fahr vielleicht mal näher ran. Es wird schon einen Grund haben. Das ist bestimmt eine Baustelle. Siehst du irgendwo eine Baustelle? Wird die echt nicht grün. Fahr einfach rüber, hier ist doch niemand. Nee, also das können wir echt nicht machen. Doch nicht mit dem Mietwagen. Herr Günther, echt nicht. Das wird sonst richtig teuer. Schau mal, wir können auch einfach über den Feldweg fahren. Günther, bleib, bitte. Wir sind auch nicht versichert. Da hinten ist bestimmt noch eine Baustelle. Das wird mir jetzt echt zu blöd. Ich glaube, ich fahre einfach. Günther! Versau jetzt nicht den Urlaub. Ja, und wenn man im Ausland erwischt wird, ist auch direkt der Führerschein weg. Welcher Führerschein? Hallo, mal ernsthaft. Fahr doch einfach über den Feldweg. Dann können wir die Ampel umfahren. Ja, da kommt dann noch echt keiner entgegen. Also. Ja, aber das kann ganz Ey, schnell... Ey, Papa, ist grün. Oh, stimmt. Jetzt aber schnell. Oh Gott, fahr doch. Ach, scheiße. Jetzt will er nicht anspringen. Oh, Papa. Der ist echt verplant. Kann man echt nicht ans Steuer lassen. Ist schon wieder rot. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, Günther, bist du eingeschlafen? Ja, dann stehen wir wohl noch eine Weile hier. Ja, jetzt kannst du auch einfach fahren. Ich glaube, ich auch erstmal eine. Ja, Mann, ich auch. Gib mir mal das AUX-Kabel. Britta, gib mir mal das Kabel da. Was? Das hier? Oh, wollen wir mal los? Papa. Der raucht noch. Das ist aber ein schönes Lied. Was ist das denn? Boah, ist das eng. David, rutsch mal durch. Nee, das ist meine Seite. Geh du doch auf die andere. So, dann wollen wir mal wieder. Unterwegs. Ein Hörspiel mit Hannes Peker als David, Laura Kaschab als Emma, Elisa Breyer als Nadja, Ariane Wichmann als Günther und Ronja Rexhäuser als Britta. Team: Alicia Kremser, Sina Stoll, Kevin Janel und Jakob Wulfert. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2016. Und die Hörspielmacher, zumindest zwei davon, nämlich Kevin und Sina, sitzen jetzt neben mir. Sagt mir, ihr zwei, wo kam die Idee her, auf dem Weg zur Uni im Auto? Also ich war vor ungefähr 2 Jahren mit meiner Familie in Dänemark im Urlaub und hatte da halt diese ganze Situation, dass wir irgendwie uns so ein bisschen auseinandergeraten sind und wollte das dann eigentlich filmisch umsetzen. Und dann haben wir vor 3 Monaten beschlossen, dass wir das halt als Hörspiel machen. Genau. Habt ihr zusammen geskriptet abends mit einer Flasche Wein? Ja, so ungefähr. Also Alicia und ich haben uns zusammengesetzt und haben das ein bisschen durchgearbeitet. Ja. Dann stand das Skript. Wie ging es dann weiter? Ihr seid einige Stunden mit dem Auto hin und her gefahren. Wie lange wart ihr unterwegs? Insgesamt bestimmt so 4-5 Stunden. Zusammen alle im Auto und haben alle Geräusche, alles probiert, Motor aufgenommen und Fenster, Scheiben und das Radio, das Autoradio. Genau. Okay, was war genau eure Strecke? Wo seid ihr losgefahren? Wo seid ihr ausgestiegen? Also wir sind so richtig schön halt in Weimar gestartet, nach Apolda, so durch den Wald und über die Felder und sind dann letztlich irgendwo aufs Feld gefahren, in so ein kleines Waldstück und mussten das dann aber nachts nochmal aufnehmen, weil wir halt wir hatten was vergessen. Die Batterie war leer. Genau, ja. Tagsüber war die Batterie leer, deswegen mussten wir dann nachts um 11 nochmal nach Apolda raus, in den Feldrand fahren, bei dem Waldstück. Ja, genau, und da haben wir uns halt an Straßenrand gestellt und dann irgendwann kam so ein Auto rangefahren und hat so reingeleuchtet und dann war es halt die Polizei, so richtig schön, aber irgendwie aus Apolda, also nochmal so eine provinzielle Polizei und meinten halt so, ja, okay, sieht ein bisschen komisch aus, was sie hier macht. Und dann meinten wir halt, dass wir hier ein Hörspiel machen und haben sie nochmal so reingeleuchtet und ja, dann sind sie halt wieder gegangen, aber war irgendwie ganz witzig. Ja, wir hatten ja noch überlegt, ob wir jetzt weiterfahren sollen, ob wir denen im Weg stehen und ob das irgendwie ein Bauer ist, der da vorbei will oder so. War dann ganz gut, dass wir es nicht gemacht hatten, sonst hätte die Polizei noch gedacht, wir wollten vor denen flüchten oder so. Es kann also mitunter gefährlich sein, einen Beitrag für in dem Fall den Audiobaukasten zu machen. Was ist euch neben dieser Geschichte am meisten in Erinnerung geblieben? Am schönsten fand ich eigentlich den Aufnahmetag mit den 5 Sprechern, die hier alle zusammen im Studio saßen und das Stück dann halt so unter sich geschauspielert hatten. Das war schön, dann der Moment, in dem das dann irgendwie vom Text dann wirklich so, als der Text halt lebendig wurde. Und ja, voll, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und auch halt zu sehen, wie die dann aber teilweise auch, also was man sich vielleicht selbst irgendwie anders vorgestellt hat, was dann die Schauspieler selbst irgendwie daraus gemacht haben, das dann aber teilweise viel besser gepasst hat irgendwie. Ja. Okay, nächstes Semester ein neues Hörspiel von euch. Versprochen? Auf jeden Fall. ja, mal schauen. Okay, wir haben gehört, als letztes unterwegs ein Hörspiel von Alicia Kremser, Jakob Wulfert, Kevin Janel und Sina Stolp waren gerade bei mir im Studio. Danke. Gerne. Danke. Mach doch mal die Lausche auf und gib dir Bauhaus FM. Ey, wisst ihr eigentlich, wie viele Studierende derzeit in Weimar eingeschrieben sind? Ich sag's euch, es sind, hat mir einige E-Mails gekostet, 5.026, nämlich 850 an der Hochschule für Musik und 4.176 an der Bauhaus-Uni. Setzt man das mal ins Verhältnis mit der Einwohnerzahl, füllen die Studierenden immerhin 8% der Stadt, das ist nicht wenig. Schaut man sich hingegen an, wie viele Studierende sich politisch in und für ihre Hochschule, in dem Fall für die Bauhaus-Uni, engagieren, dann sieht es nicht ganz so krass aus. Es sind zwar ebenfalls 8%, aber drückt man das mal in Zahlen aus, sind das 423 Studierende, die sich derzeit politisch für die Bauhaus-Uni engagieren. Aber wir wissen ja, wie das ist, ne? Wie bei Facebook. 126 sagen zu, 3 gehen hin. Musik. Ich dachte, ich habe schon Feierabend, aber das war es noch gar nicht. Die Abmoderation fehlt noch. Das waren 120 Minuten Audiobaukasten und Einführungsmodul. Wir schicken euch jetzt in Stunde 23 unseres Sendemarathons und übergeben das Mikrofon gleich an Maestro Alessandro Bosetti. Ja, und wir danken den Dozenten des Einführungsmoduls, Astrid Drexler, Fabian Kühlein und der Tutorin Elena Zieser. Den Audiobaukasten hat Martin Hirsch betreut. Musik hat Maike Effenberg ausgewählt. Ja, Technik fuhr heute Jakob. Die Verantwortung für diese Sendung trägt Kevin Janel. Wir sind Corinna Tamm und Grit Lieder. Und das ist Bauhaus FM.